Vater zu werden, das ist gar nicht schwer. Aber die Sorgen, die kommen nachher. Wird aus dem Wurm ein junger Mann, was fängt man dann mit ihm nur an? Und die Familie sagt dies und sagt das. Jeder weiß etwas und keiner weiß was. Schließlich, das sagt der Onkel Heinz. Ich glaub, es gibt nur eins. Am besten hat sein Fix angestellt. Mit Pensionsberechtigung, mit Pensionsberechtigung. Und wird auch dabei täglich älter. Die Pensionsberechtigung erhält den Jung. Er hat am ersten nix, er hat am zweiten nix. Doch was er hat, das hat er fix. Am besten hat sein Fix angestellt. Denn die Pensionsberechtigung erhält den Jung, Jung, Jung. Und die Gehaltsverbesserung, Jung, Jung, Jung, die bringt ihn erst den Schwung. Wenn vor dem Schalter die armen Parteien rennen und schimpfen und suchen und schreien, singt der Beamte, ich will mein Ruh und macht ihm nur den Schalter zu. Höchstens er schreit noch, was wünschen denn hier? Vierter Stock oben, die 17. Tür. Ein kleiner Herrgott auf sein Thron ist so eine Amtsperson. Am besten hat sein Fix angestellt. Mit Pensionsberechtigung, mit Pensionsberechtigung. Und wird er auch dabei täglich älter? Die Pensionsberechtigung erhält den Jung. Er hat am ersten nichts, er hat am zweiten nichts. Doch was er hat, das hat er fix. Am besten hat sein Fix angestellt. Denn die Pensionsberechtigung erhält den Jung, Jung, Jung. Und die Gehaltsverbesserung, Jung, Jung, Jung, die bringt den ersten Schwung. Ist so ein Mädel recht zierlich und fein, tritt ins Opernballettchor hinein. Und sie tanzt dort mit 20 Jahren, mit 30 Jahren so wunderbar. Und wenn die Zeit auch allmählich vergeht, aber ihr Dienstvertrag weiter besteht. Und auch mit 50 Jahren noch, das macht nix, sie tanzt doch. Am besten hat ein Fix angestellt. Mit Pensionsberechtigung, mit Pensionsberechtigung. Und wird sie auch dabei täglich älter? Die Pensionsberechtigung erhält sie jung. Sie hat am ersten nix, sie hat am zweiten nix. Doch was sie hat, das hat sie fix. Am besten hat sein Fix angestellt. Denn die Pensionsberechtigung erhält sie jung, jung, jung. Und die Gehaltsverbesserung, Jung, Jung, Jung, die bringt sie erst in Schwung.